Der Audiokommentar mit Falco Diekmann und Marco Bakera. Geht's schon los? Ja, ja, ist schon. Hier ist es den Ausschlag und hier ist das Mikro. Okay. Ja, du hast mir erzählt, du wolltest einen Audiokommentar zu der Knopf machen, ne? Nee, du wolltest doch unbedingt einen Audiokommentar machen. Nee, eigentlich war es deine Idee. Also hast du eigentlich gar keinen Bock auf einen Audiokommentar? Nee, ich mach da mit, aber ich sag nicht, dass es gut ist und ich sag auch nicht, dass es schlecht ist. Ich sag einfach nur, okay, wir können das machen. Ja. Was, ja. Was ist der Anfang? Fand ich jetzt ein bisschen. Ist es okay, wenn ich so weit weg bin? Weil das kommt ja. Ja, komm, kannst du ein bisschen näher rankommen? Vielleicht ist besser. Ja, nee, weil normalerweise bin ich aber zu laut. Und nee, ja, komm mal, also so bei minus 10 dB ungefähr, wenn du da so immer dich anpegelst, ist das okay. Wo ist ein Minus? Hier unten ist die Auszeige. Ach, da, minus 18, ja. Minus 12, hier so in dem Bereich. Wo war nochmal die 10? Da ist minus 12, also etwas darüber. Aber das kann man später noch normalisieren. Okay. Okay. Okay. Ja. Der Audiokommentar zu der Knopf. Ja. Wie findest du den Film? Ja. Ich habe mir ja nur ein paar Mal gesehen. Den gibt's ja auch nur noch, das heißt, noch nur auf dem PC. Also nicht wirklich auf irgendeinem physischen Medium. Hm. Deshalb finde ich den Film irgendwie im Moment sehr entstofflicht. Entstofflicht? Feinstofflicht quasi. Ja. Was könnte man zu dem Film sagen? Was? Ja, der Film ist ja recht spontan entstanden eigentlich, ne? Ja, ist einer der Session-Filme. Ja, ja, aber wir haben ja versucht, den ganzen Tag über was Vernünftiges hinzukriegen und haben es dann letztendlich doch nicht geschafft. War das das, wo wir diesen, wo du diese Bilder gemacht hattest von diesem Boiler? Von diesem, ja, genau, unter anderem. Und dann sind wir doch noch in Hörde rumgelaufen und haben nach einem vernünftigen Drehort gesucht und... Ach, als ja. wir dann wieder nach Hause gekommen sind und eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr hatten, ist dir ja eingefallen, Wäsche hochzuholen. Und ja, als wir dann unten angekommen sind, haben wir natürlich sofort entdeckt, dass der Raum verfilmt werden muss. Ja, ist ja eigentlich schon mal verfilmt worden, der Raum, und zwar bei B&B. Da war das ja ein Teil des Ding-Polizeischiffes, dieser Raum. Ja. Wo die Klonmaschine steht. Ja. Und jetzt ist es dann eben zum zweiten Mal und ja später auch noch zum dritten Mal dann Schauplatz eines Films geworden. Ja. Also. In dem Raum wird eigentlich nicht mehr gefilmt. So, also, weil ich es beurteilen kann. Ja. Ja, und der Knopf hat sich eigentlich auch nur zufällig ergeben, weil er eben rumlag, und den Porzellankopf, der war ja auch nur im Keller auf einmal. Na, der in lag irgendeiner auch. Nische, ja, hat er sich wiedergefunden. Das wohl war. Ja. Was ziemlich umständlich war bei dem Film, war, dass ich mich dauernd umziehen musste. Ach so, ja. Der eine oder andere wird es vielleicht nicht glauben, aber du hast ja beide Rollen gleichzeitig, nicht gleichzeitig, aber beide gespielt, beide Rollen übernommen. Und dann musste ich mich, weil wir hatten ja, wir wussten ja vorher nicht, was wir überhaupt drehen wollten, deshalb musste ich mich zwischen den einzelnen Aufnahmen ständig umziehen. Ja. Also man hätte ja eigentlich logisch besser gewesen, wenn ich mich einmal, wir hätten alles gedreht mit mir in den einen Klamotten und einmal alles mit mir in den anderen Klamotten. Ja, aber da wussten wir ja noch gar nicht, was wir überhaupt drehen. Genau, deshalb musste ich mich, wie bereits zweimal gesagt, ständig umziehen. Ja. Ja, so war das damals. Ja. Da gab's ja nichts, ne? Da ist man froh, dass man wenigstens ein paar Bohnen hatte. Ja, und einen Film fertig kriegt. Ja. Mehr Ansprüche hatte man ja gar nicht. Haben wir den haben wir auf Mini-DV gedreht, ne? Den haben wir auf Mini-DV. Das ist ja auch so der erste eigentlich, den wir auf Mini-DV gedreht haben. Der erste Fashion-Film. Ja, aber Spielfilme wurden damit ja noch nicht von uns oder Kurzfilme gedreht. Das Einzige, was wir da noch hatten, waren die Brandywine und Baldwin. Ja, die sind ja noch nicht veröffentlicht. Ja. Die werden erst noch gedreht, in diesem Augenblick. Naja, in diesem Augenblick ja nicht, aber... Ja, aber fast. Aber wenn vielleicht der geneigte Zuhörer, sofern er überhaupt bis hierhin zugehört hat, das noch mitkriegt, dann könnte es der Fall sein. Ja, wolltest du es eigentlich noch kürzen später, oder willst du es so lassen, wie es jetzt ist? Weil 5 Minuten... Wie lange geht denn der Film eigentlich? 4 Minuten irgendwas. Ja, dann sind wir jetzt gut dabei, oder? Mit 4 Minuten irgendwas. Ja, wenn man das so unter den Film irgendwann mal legen will, ja, als zusätzliche Audiospur, dann könnte man das machen. Ne? Man muss es ja nicht so machen, wie alle anderen es machen würden. Wir können es ja auch einfach als separaten... Genau, als Hörspiel sozusagen. Ja. Ja genau, wir könnten auch mal ein Session-Hörspiel machen. Können wir auch. Aber machen wir erstmal den Audiokommentar. Ich beende das mal hier, ja? Okay, bis bald. Und bis dahin. Ich bin übrigens Marco und du warst? Falco Diekmann. Okay. Ja. Der Schauspieler, der Wirre mit den gelben Handschuhen. Sich ständig umziehen muss. Ja, ja. Tschüss. Tschüss.